I'm Live. Mayday 2002 mit Westbam. Live aus der Westfalenhalle Dortmund. We'll be right back. Mayday 2002 live aus den Dortmunder Westfalenhallen. Das ist Sound von, man kann sagen, Mr. Mayday himself, der einzige DJ, der ja von Anfang an immer dabei war. Westbam. Und sein Set gibt's noch bis 1:30. Anschließend dann die Members of Mayday. Die Westfalenhalle ist pickepacke voll. Auf 3 Floors verteilen sich insgesamt 22.000 Leute. Und ich kann euch sagen, es ist nicht nur brutal laut, es ist brutal heiß und stickig. Die Luft vor allem auf den oberen Floors, die müsst ihr euch vorstellen, die Leute raven nicht nur unten, sondern tanzen und hüpfen und sitzen und entspannen sich auch oben auf den Plätzen. Und man kann auf 2-3 Ringen rund um die Westfalenhalle gehen und oben hält man es kaum aus. Und ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Ich musste abgeben an Rebecca Link. Rebecca, mach du bitte weiter. Ja, da hast du dich ja erstmal fein rausgeredet, Herr Meier, was? Ja, kann man so sagen, ja. Jetzt hast du das Mikro, jetzt musst du hin und her wedeln hier. Was für eine Frechheit, ich bin völlig überfordert. Ja, das mit der schlechten Luft kann ich nur bestätigen. Da muss ich auch mal kurz rausgehen und uns vor unser schickes Disco-Mobil stellen. Da ist nämlich die Luft wesentlich besser. Aber das soll uns selbstverständlich nicht abhalten. Und ihr da draußen am Radio, ihr kriegt die schlechte Luft sowieso nicht mit. Insofern echt gute Karten für euch, die ihr die Mayday hier bei 1 live hört. Ab 1:30, wie der Frank gerade schon gesagt hat, die Members of Mayday. Und wir lassen euch jetzt noch ein bisschen mit dem Westbam alleine. Mayday 2002 aus den Dortmunder Westfalenhallen bei 1 live.

Mobsters, you fools. You work all week and give the devil back his loot for jewels. All these so-called players down south, you're a player, but only because you be playing yourself. With all that rah, rah, rah, y'all playing yourself. With all that rah, rah, rah, y'all playing yourself. And sisters with defections, y'all playing yourself. Put some clothes on that ass if you respect yourself.